Jenseits von Gut und Böse. Gut und Böse, Leben und Tod, Schuld und Sühne. Schnell gelangt man an grundlegende Fragen, wenn man sich in das Thema Mafia vertieft. Für mich waren gute Menschen gut und böse Taten Böses. Bis zu meiner Begegnung mit Luigi Bonaventura hatte ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken gemacht. Es ist eine dieser Gewissheiten, mit denen man aufwächst, die man verinnerlicht. Im Märchen, im Film, bei Asterix und Obelix. Fast immer sind die Rollen klar verteilt und unmerklich sickern sie so in unsere Wahrnehmung ein. Klare Verhältnisse helfen uns ja auch, uns in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Ich fuhr also zu unserem Treffen. Luigi Bonaventura, Ex-Ndrangheta-Mitglied, Ex-Boss, Mafia-Aussteiger, Mörder, Familienvater, nun von der Ndrangheta bedrohter, Hilfesuchender, stand breitbeinig in der Tür und streckte mir seine Hand zur Begrüßung hin. Er war etwas kleiner als ich, weiche Gesichtszüge, leicht gewelltes Haar. »Ciao, ich bin Luigi«, sagte er. Flüchtig streifte mein Blick Akten und Kinderspielzeug, eine kahle Wohnung. Ich reichte ihm die Hand und trat ein. In das Zuhause, wenn man es Zuhause nennen mag, von jemandem auf der Flucht. Von jemandem, der nicht nur viele Morde in Auftrag gegeben, sondern selbst mehrere Menschen ermordet hatte. Ich trat in die Wohnung eines Mafioso. Dieser Besuch brach meine Gewissheit in Stücke. Nicht, dass ich danach geglaubt hätte, dass Mafiosi nicht böse seien. Nein, natürlich nicht. Aber derart einfach liegen die Dinge eben nicht. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, das zu verstehen. Wenn wir etwas gegen kriminelle Organisationen unternehmen wollen, Organisationen wie die Ndrangheta, die wohl mächtigste der Welt, dann kommen wir mit Schwarz-Weiß-Denken und einfachen Konzepten nicht weiter. Als ich Luigi damals begegnete, wusste ich, dass die Ndrangheta eine gefährliche Organisation ist. Aber wie gefährlich, das stellte sich erst in den Jahren danach heraus. Denken wir an Mafia, haben wir oft Bilder voller Blut aus Italien vor Augen, Bilder aus Sizilien vor allem, wo die Cosa Nostra keinen Mord scheute. Manche mögen denken, dass die Lage in Deutschland also viel weniger dramatisch ist, hier fließt ja kaum Blut. Leider ist der umgekehrte Schluss richtig. Gerade weil sie in Deutschland kein Blut fließen lässt, ist die Ndrangheta so gefährlich. Weil sie sich nämlich im Stillen ausbreitet, weil die Zahl ihrer Mitglieder seit Jahren krass wächst. Weil sie Kontakte aufbaut und wirtschaftlich agiert. Und weil wir die Organisation nicht als das wahrnehmen, was sie ist. Wir denken vielleicht an popkulturelle Zerrbilder, an das, was wir aus Serien und Filmen kennen. Marlon Brando als Gentleman, Tony Soprano als Mann mit aller Welts Problemen und Sympathieträger. Mexikanische Kartelle werden meist gnadenlos und böse dargestellt, italienische Mafiosi hingegen freundlicher oder fein. Am Kern geht das vorbei. Die Ndrangheta ist nämlich kein wilder Haufen einzelner Gangster, sondern eine einheitliche und strategisch agierende Organisation, die sich immer wieder an verändernde Gegebenheiten und lokale Kontexte anpasst. Bestehend aus einer Vielzahl von Clans, die sich unter einem Dach versammelt haben und die alle den Regeln der Gesamtorganisation folgen. Und sie ist vor allem dank jahrzehntelang fließender Gewinne aus dem Kokainhandel immens reich. Diese Organisation ist sehr komplex und auf der Höhe der Zeit. Unser Verständnis muss es folglich auch sein. Eine Aufteilung in Gut und Böse genügt nicht für die Analyse, wir müssen jenseits davon suchen. Und wir müssen schnellstens Gegenwehr ergreifen, um unsere politische und wirtschaftliche Grundordnung zu schützen. Die offiziellen Zahlen der Mafiosi in Deutschland steigen seit Jahren dramatisch und Instrumente, um Mafia-Infiltrationen zu erkennen, sind schlicht nicht vorhanden oder mangelhaft. Ich hatte zuvor und habe danach andere Mafiosi getroffen, aktive und ausgestiegene. Manche waren nett zu mir, andere scherzten mit ernstem Blick. Carmine Chavione, einst Boss des berüchtigten Casalesi-Clans, dann Kronzeuge, lud mich gar auf eine Woche Urlaub in sein Haus in Rumänien ein. Das Unbehagen blieb stets. Bei Luigi war das schnell anders. Wir unterhielten uns in einem Fort den ganzen Tag lang. Luigi hatte zuvor mit weniger als einer Handvoll Journalisten gesprochen, nie Aufmerksamkeit gesucht, nur ein Leben in Ruhe und Sicherheit. Nachdem offenbar geworden war, dass er das, trotz der Aufnahme ins Kronzeugenprogramm, nicht findet, sah er keine andere Möglichkeit, als über Medien auf seine Situation und Missstände im Kronzeugenprogramm aufmerksam zu machen. Er kannte den Journalisten Vincenzo Mulet, der war mit Andrea Palladino befreundet und Andrea wiederum mit mir. Es war also nur logisch, dass die Bitte Luigis, mit einem deutschen Journalisten in Kontakt zu kommen, zu mir führte. Wenn man eine Weile als Mafia-Berichterstatter unterwegs ist, gewöhnt man sich allerdings an, Dinge daraufhin abzuklopfen, ob sie zufällig passieren oder nicht. Denn gerade wenn es um Mafia geht, vermutet man stets dunkle, unsichtbare Mächte und Hintermänner am Werk. Unsere Begegnung aber war ein Zufall und eine glückliche Fügung. Viel, so viel würde ich von Luigi lernen. Luigis Familie väterlicherseits war seit Jahrzehnten in der 'Ndrangheta verwurzelt, immer wieder nahm er auf seine Ahnen Bezug. Traditionen und Historie sind wichtig für die 'Ndrangheta. Leute wie Luigi haben große Zeitbögen im Blick. Die drei ältesten italienischen Mafia-Organisationen, die Camorra aus Neapel, die 'Ndrangheta aus Kalabrien und die sizilianische Cosa Nostra, bestehen bald schon seit 200 Jahren. Die vierte italienische Mafia, die Scara Corona Unita, kam erst Ende der 1980er Jahre dazu. Sie ist gewissermaßen das Küken. Die 'Ndrangheta ist aktuell die dominierende Organisation. In mindestens 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist sie aktiv, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aber nicht nur unsere Integrität bedroht sie, sondern die von Menschen auf 5 Kontinenten. Die 'Ndrangheta ist global präsent. Je höher jemand in der Hierarchie der Organisation steht, umso mehr weiß er Bescheid, und Luigi war immerhin Chef des mächtigsten 'Ndrangheta-Clans in einer von Clans nicht gerade armen Region. Ich war Luigi wohl sympathisch, jedenfalls antwortete er bereitwillig. Am Abend suchte ich vor meiner Unterkunft in den Bergen Ruhe. Grillen zirpten. Hier oben war die Luft frischer als unten in der Stadt, wo das Meer nicht fern war. Ich ließ den Tag Revue passieren. Der Kerl war mir sympathisch. Durfte das sein? Ich war verwirrt. Von der Hand, die er mir hingestreckt hatte, hatte er einst fremdes Blut gewaschen. Luigi hatte mir erzählt, dass bei einem Mord einmal etwas Hirnmasse auf seine feinen Lederschuhe gespritzt war. Auch für ihn musste dieser Tag verwirrend gewesen sein, war er doch erzogen worden, über die Mafia zu schweigen, und jetzt tat er genau das Gegenteil. Das alles ist lange her. Wir begegneten uns zum ersten Mal im Herbst 2012. In den kommenden Tagen, Monaten, Jahren unterhielt ich mich mit ihm über alles Mögliche, sogar über Horoskope. Eine Frage brannte mir schon früh auf der Zunge. Glaubte er, dass Menschen böse auf die Welt kommen? Luigi überlegte lange, drehte eine Zigarette dabei, dann fing er an zu erzählen, wie er von seinem Vater zum Mafiosi erzogen wurde, wie die Schläge mit dem Nervo, einem traditionellen Züchtigungsinstrument, aus einem getrockneten und aufgeschnittenen Ochsenpenis schmerzten, auch noch lange nachdem der Vater sie auf seiner Haut hatte niederregnen lassen. Luigi zog hastig an der Zigarette, die Glut leuchtete. Kann ein Täter auch Opfer sein? Noch so eine große Frage. Er berichtete vom Waffentraining als kleiner Junge und von dem Hund, dem sein Vater einen Sack über den Kopf gestülpt und blutig geschlagen hatte, damit sein Sohn sich an das Blut gewöhne. Er erzählte mir aber auch, dass ihm von klein auf viel von seiner Mutter mitgegeben wurde, die nicht aus einer Mafia-Familie stammte. Etwas, das stärker war als alle Erziehung durch seinen Vater zum Kriminellen. Das Gute. Vor allem ihr ist seine Wandlung zum Kronzeugen wohl zu verdanken. Noch heute arbeitet Luigi mit Staatsanwaltschaften zusammen, auch in Deutschland. Wir treffen uns seitdem mindestens einmal im Jahr und telefonieren häufig. Ich konnte so beobachten, wie Luigi die erstaunliche Wandlung vom ausgestiegenen Mafiosi zum aktiven Anti-Mafiosi durchmachte. Wie er im Laufe der Jahre eine NGO aufbaute, die Menschen wie ihn unterstützt und für ihre Belange eintritt, Menschen, die mit den Aussagen den Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen die Mafia helfen. Wir haben damit etwas gemeinsam, denn nach unserem ersten Treffen nahm ich das Angebot an, den Berliner Verein Mafia Nein Danke in die Zukunft zu führen. Der Verein will über Mafia-Aktivitäten in Deutschland informieren und setzt sich politisch für eine effektivere Bekämpfung von organisierter Kriminalität ein. Ich war weder Mitglied noch kannte ich welche. Als die Gründerin Laura Garavini mich fragte, obsiegte aber die Lust, etwas zu bewegen, über Zweifel und Faulheit. So wählte man mich zum Präsidenten des Vereins. Unglaubliche Zufälle und interessante Einsichten taten sich in der Folge bei den Gesprächen und Begegnungen mit Luigi auf, von denen ich hier berichten möchte. Bis heute fühlen wir uns verbunden, zwischenmenschlich, aber auch in unserem Kampf gegen die Mafia. Auch darum soll es hier gehen, was wir alle gegen die Mafia unternehmen können, wie als Bürgerinnen und Bürger eines Staates, als Zivilgesellschaft und was mein Verein Mafia Nein Danke tut. Die vergangenen Jahre haben mir eines gezeigt. Wir sind nicht allein im Kampf gegen die Mafia. All den Unterstützerinnen und Unterstützern, allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, all den kritisch Fragenden sei dieses Buch gewidmet. Giovanni Falcone, der bekannteste von vielen wichtigen Anti-Mafia-Ermittlerinnen und Ermittlern, sagte einmal: Die Mafia ist von Menschen geschaffen worden. Und wie alle menschlichen Dinge hat sie einen Anfang und sie wird folglich auch ein Ende haben. Ich kann diesen Optimismus leider nicht teilen. Ich glaube, organisierte Kriminalität ist eine menschliche Konstante. Gerade deshalb müssen wir auch konstant gegen sie vorgehen. Denn wenn wir alle wollen und etwas tun, vom Hausmeister bis zur Ministerpräsidentin, werden Mafiosi schlichtweg irrelevant sein. Wenn dieses Buch etwas dazu beiträgt, bin ich glücklich.